Die Premiers und Präsidenten tragen schönste laotische Festkleidung zum Gala-Dinner. Junge Frauen in bunten Kostümen bieten laotische Hits dar. Indonesiens Präsident Jokowi beugt sich scherzend zu seinem philippinischen Gegenpart Duterte herüber. Der ASEAN-Gipfel will von Friede, Freude, Frühlingsrollen künden, wie auch seine Gäste. China ist nach wie vor ein wichtiger Partner für ASEAN, um Frieden und Stabilität in der Region zu wahren. So der chinesische Premier Li. Aber der Dauerkonflikt um das Südchinesische Meer ist der größte heiße Brei des Gipfels. Alle sehen ihn, keiner redet Klartext. Das Südchinesische Meer ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Vietnam, die Philippinen, Malaysia, Brunei, Taiwan und China grenzen daran. Aber China beansprucht den größten Teil des ressourcenreichen Gewässers für sich, schüttet künstliche Inseln auf, baut Landebahnen und Militärstationen und ignoriert den Schiedsspruch des Haager Gerichtshofs, der seine Ansprüche zurückweist. Differenzen sollten friedlich und nach international geltenden Gesetzen beigelegt werden, betonte Australiens Premier Malcolm Turnbull. Bis sie das sind, werden wir Zurückhaltung wahren und alles vermeiden, was die Situation weiter eskalieren lässt. So seine Worte. Aber dass Australien seine U-Boot-Flotte massiv vergrößert, dass japanische Kriegsschiffe einen Hafen der Philippinen besuchen, die wiederum über militärische Hilfe mit Vietnam verhandeln, all das zeigt, dass sich die Region für eine Ausweitung des Konflikts bereit macht. Dennoch versuchen alle, einschließlich der USA, China davon zu überzeugen, dass es sich an internationale Gesetze halten müsse, um des Friedens willen. Ein Schritt in diese Richtung: China und die ASEAN-Staaten einigten sich auf Richtlinien für ein Verhalten bei Begegnungen auf See. Auch unser Präsident steht auf der Seite des Friedens, sagte ein philippinischer Staatssekretär. Selbst Duterte lässt inzwischen Vorsicht walten, nachdem er vor seiner Wahl noch rumgetönt hatte, dass er mit Jetski zum Scarborough Riff fahren und eine philippinische Flagge draufstecken würde. Das Riff liegt vor den Philippinen. China hat es 2012 nach einem Scharmützel besetzt. Während des Gipfels veröffentlichte das philippinische Verteidigungsministerium Fotos und eine Karte, die nach seinen Worten eine stark gestiegene Zahl von chinesischen Schiffen zeigte. They did not look like fishing ships. Die Schiffe hier sehen mir nicht wie Fischerboote aus, sagte der philippinische Staatssekretär. Aber weil China für alle ASEAN-Staaten ein wichtiger Handelspartner ist, bleibt der Rest schweigen. Ein anderes Thema, das die südostasiatischen Staaten und Ozeanien bewegt: die wachsende Bedrohung durch internationalen Terrorismus. Wir wissen, dass der IS seine Präsenz in Südostasien verstärken will. Das ist für uns alle Grund zur Sorge, so der australische Premier. Der IS hatte Attentate in Melbourne und Sydney angekündigt. Das beweist, dass der IS in Syrien und Irak stärker unter Druck ist und deshalb hier Angst verbreiten möchte. Die ASEAN und andere Staaten der Region haben darum vereinbart, sich gegenseitig mit Expertise und anderen Mitteln zu unterstützen. Japan hat knapp 400 Millionen Euro zugesagt, damit die südostasiatischen Staaten ihre Antiterrorismusmaßnahmen ausbauen können.